Wer ist da? Niemand von Wichtigkeit. Nur dein Mann. Du? Du bist zurück? Überrascht, Liebling. Überrascht? Oh Gott, mein Herz hat aufgehört zu schlagen. So kann man eine Frau umbringen. Gar keine schlechte Idee. Aber du bist doch in London. Ich habe doch dein Telegramm heute früh erhalten. Ja, ich habe dir ein Telegramm aus London geschickt. Ich habe aber nie die Stadt verlassen. Aber ich habe dich doch selbst zum Flughafen gebracht. Du hattest deine Flugkarte bestätigen lassen, dein Gepäck aufgegeben, mich zum Abschied geküsst. Und ich habe das Flugzeug nicht betreten. Du musst dir sehr klein vorkommen, hm? Ich bin nicht besonders stolz auf mich. Den alten Trick benutzen. Eifersüchtiger Ehemann gibt vor zu verreisen und erscheint unerwartet. Der Trick ist so alt wie die Ehe. Und der Grund sogar noch älter. Eine untreue Frau. Ach, das ist doch zum Lachen. Glaube mir, dazu hast du keinen Grund. Ich habe dich erwischt. Wo? Wie? Klavier spielen? Die Art, wie du spielst, ist bereits ein Bekenntnis. Also gut. Vermutlich sinnlos, es abzuleugnen. Ich habe eine Liebesaffäre mit Franz Liszt. Hör endlich auf, dich zu verstellen! Ich kenne den Mann. Wirklich? Ich bedauere, aber ich habe deine Pläne für heute Abend gestört. Er wird nicht imstande sein zu kommen. Er ist tot. Nein! Ich habe ihn getötet. Und jetzt kommst du dran, meine Süße. Du bist wahnsinnig! Ich hoffe, die Geschworenen werden diese Meinung teilen. Oh, es wird keine Geschworenen geben und du wirst mich nicht umbringen. Du musst mir glauben. Du kannst dich nicht aus deiner Schuld herausreden. Ich bin weder ein Priester noch ein Psychiater. Verdammt, dieses Telefon. Es hat wieder die ganze Szene verdorben. Es läutet immer im falschen Augenblick. Ich werde rangehen, George. Ach, es ist ja ganz egal. Die Stimmung ist jedenfalls verdorben. Ja, hallo. Hier ist George Taylor. Debbie, wie geht's? Uns geht's prima. Wir probieren das neue Stück. Ach, unser Film. Wir sind vor 4 Wochen fertig geworden. Aber wir müssen hier in Hollywood bleiben für Nachaufnahmen. Naja, wir nutzen die Zeit aus, um uns für den Broadway vorzubereiten. Arlene ist hier, natürlich. Ja, gut. Bis später, Debbie. Komm her, sie will dich sprechen. Ach, diese Nervensäge. Debbie, du Himmelsperson, das ist Telepathie. Ich habe gerade an dich gedacht. Arbeiten für immer. Nein, ich bin nicht erkältet, ich bin tot. Von meinem Ehemann erwürgt. Nein, wirklich. Unsere Proben sind so realistisch, dass ich manchmal in Todesgefahr bin. Du, das gibt doch einen ausgezeichneten Artikel, nicht wahr? Warum fragst du nicht selbst? Was fragen? Wenn du im Eifer einer Probe mich geistesabwesend erdrosseln solltest, möchte Debbie gern die Geschichte exklusiv. Du sollst sie noch vor der Polizei haben, Debbie. Hast du es gehört, Debbie? Du, wir wollen ihn nicht auf schlechte Gedanken bringen. Natürlich, jederzeit. Wahnsinnig nett von dir anzurufen. Auf bald. Auf was ist sie denn aus? Ach, sie braucht eine Geschichte mit menschlichem Interesse. Debbies einziges menschliches Interesse ist das Liebesleben. Ach, Liebling, ich fürchte, mein Liebesleben ist für eine Klatschspalte nicht aufregend genug. Also das klingt ziemlich müde. Ach, ich fühle mich auch müde und verbraucht. Sei vorsichtig, George, du hast mir vorhin wehgetan. Entschuldige, aber wenn ich mich in die Figur hineingelebt habe, dann ist es eben schwierig, mich an die Kandare zu nehmen. Vermutlich bin ich deswegen ein so überzeugender Schauspieler. Überzeugend? Irgendwelche Zweifel, Liebling? Um ganz offen zu sein, George, du überzeugst mich nur von einer Sache, dass du sehr kräftige Hände hast. Du wirkst mich völlig ohne Liebe. Wie ungeschickt von mir. Ist dir eigentlich nie der Gedanke gekommen, dass Mord an einer Ehefrau im Grunde eine Liebesszene ist? Du musst deine Frau verzweifelt lieben, um mir das Genick zu brechen. Willst du damit andeuten, ich liebe dich nicht genug? Wenn du das tust, kommt es nicht genug heraus. Du warst selbst nicht überzeugend. Ich nicht überzeugend? 600 Mal habe ich in unserem letzten Stück überzeugt. Das war doch etwas ganz anderes, Kind. Da hast du eine Frau gespielt, die mich irrsinnig liebt. Das ist glaubhaft. Oh, sehr. Aber dieses hier ist eine Todesszene. Oberflächlicher Zauber allein genügt hier nicht. Das muss ganz von innen kommen. Du hast ja noch nicht einmal die Situation erfasst, Kind. Du bist eine leidenschaftliche junge Frau. Irrsinnig verliebt in jemanden. Du betrügst deinen Ehemann. Ist das denn so schwer zu begreifen? Ehrlich gesagt, nein. Ich bin seit 12 Jahren Schauspielerin, aber deine Frau erst seit 5 Jahren. Ich hatte 7 schöne Jahre, um zu lernen. Es wäre besser, du vergisst es. Wunderbar. Behalte diesen eifersüchtigen Ton und die Szene wird brillant. Wie kann ich reagieren, wenn du nicht spielst? Ein für alle Mal, Arlin. Das ist kein Wettbewerb zwischen uns. Ich war dein Lehrer. Das ist schamlos übertrieben. Du warst nicht mehr als ein Partner. Mit dem Vorteil seines Alters. Alter? Ich habe ja nicht gesagt, du bist alt. Nur beträchtlich älter als ich. Ich war eine fertige Schauspielerin, als wir uns kennenlernten. Ja, du konntest deinen Text aufsagen. Aber ich habe dir beigebracht, wie man fühlt. Ha? Ha. Ja, das habe ich dir beigebracht. Und nicht nur auf der Bühne. Privat auch. So schlecht kann ich ja nicht gewesen sein, nicht? Du hast mich ja schließlich geheiratet. Wir wollen nicht über die Ehe philosophieren. Wir haben eine Premiere vor uns. Oh Gott, erwähnt die Premiere nicht. Ich bin schon jetzt nervös. Dieses Jahr fängt die Nervosität viel zu früh an. Das wird jedes Jahr schlimmer werden. Nach jedem Erfolg wird das Risiko größer. Ich brauche eine Atempause. Nur weil wir die Szene beim ersten Mal nicht hingekriegt haben. Das muss man erarbeiten. Dafür sind die Proben da. Also los, komm. Wir werden es nochmal versuchen. Ach Gott, jetzt? Genau jetzt. Forciere es nicht, George. Es macht es noch schwerer. Hör jetzt auf, ja? Ich werde dir das Stichwort geben. Ich bin weder ein Priester noch ein Psychiater. Was bist du? Nur ein Instrument der Gerechtigkeit. Hilfe! Hilfe, Maus! Ist das genug? Viel besser, viel besser. Schrei nur so weiter. Weiter? Von dir kommt doch jetzt eine lange Rede. Ich kann doch nicht in deine Sätze schreien. Mach dir keine Sorgen über meine Sätze. Ja, du schreist einfach weiter. Hörst du mich? Schreien, schreien und nochmals schreien. Ja, doch. Ja, komm, schau. Ja, Moment. Du erwürgst mich. Ich will leben. Ja. Hilfe, Hilfe. Hey, lassen Sie die Frau los. Sind Sie in Ordnung? Ich habe mich in meinem Leben nicht wohler gefühlt. Gott sei Dank habe ich nicht zu spät. Darf ich fragen, wer dieser Kerl da am Boden ist? Unwichtig. Kennen Sie ihn nicht? Er ist mein Mann. Oh Gott. Aber warum hat er Sie denn umbringen wollen? Weil ich seine Frau bin. Können Sie sich einen besseren Grund vorstellen? Ich würde es nicht tun, wenn ich an seiner Stelle wäre. Wie reizend. Wer sind Sie? Mein Name ist Ray Shelton. Wieso kamen Sie her? Ich hörte Sie um Hilfe rufen. Ja, aber die Straße ist 200 Meter entfernt. Oh, trägt meine Stimme so weit? Ich hielt an, um mich umzusehen. Ich habe nämlich eine Verabredung in Canyon und konnte das Haus nicht finden. Glücklicherweise sah ich bei Ihnen Licht und dachte, ich könnte vielleicht telefonieren. Und als ich den Weg heraufkam, hörte ich Sie schreien. Und wurden zum rettenden Engel. Soll ich erste Hilfe bei ihm versuchen? Lassen Sie ihn sich ausruhen, er braucht es. Er ist ein schwer arbeitender Mann. Komisch. Ich möchte gar nicht neugierig erscheinen, aber Ihr Gesicht kommt mir so bekannt vor. Ich bin sicher, ich habe Sie schon irgendwo gesehen. Ich bin Arlin Taylor. Natürlich. Ja, dann muss er ja George Taylor sein. Ja, Ehemann und Partner. Wir haben unser neues Stück geprobt. Geprobt. Sie sind unser erstes Publikum. Sie haben ihn ganz schön fertig gemacht. Ich habe mich lächerlich gemacht. Aber im Gegenteil, Sie waren ein echter Held. Wo bin ich? Auf dem Boden. Wie geht es dir, Liebling? Irgendetwas hat mich geschlagen. Es war nicht ein Was, es war ein Wer. Das ist Ray Shelton. Der junge Mann, der genau im richtigen Moment gekommen ist, um mein Leben zu retten. Wie geht es Ihnen, Mr. Taylor? Entschuldigen Sie den Knockout, ich hatte keine Zeit zu denken. Das ist ein Teil Ihres Charmes. Ich verstehe das nicht. Er hat mich niedergeboxt. Aber warum? Ich dachte, Sie wollten Ihre Frau umbringen. Wirklich? War ich so natürlich? Ich war überzeugt. Tatsächlich? Herzlich willkommen. Ich freue mich, Sie kennenzulernen, Mister. Wie war Ihr Name? Sheldon, Ray Sheldon. Hallo, Ray. Ray, nehmen Sie Platz und nennen Sie mich George. Ich bin sehr froh. Sie scheinen den Kinnhaken direkt zu genießen. Sehr sportlich von Ihnen. Dieser Kinnhaken war das Hübscheste, was einem Schauspieler passieren konnte. Arlin meinte, ich wäre nicht überzeugend genug in der Mordszene, in die Sie da hineingeplatzt sind. Aber Sie haben das ja fabelhaft geklärt. Einen Moment mal. Warum glaubst du, kam dieser junge Mann zu meiner Rettung? Weil ich so realistisch geschrien habe, dass er ins Haus raste und peng. Es war meine Stimme, die ihn dazu gebracht hat. Er hat dich nicht einmal angesehen. Er hat blind zugeschlagen. Bitte, bitte, in aller Fairness. Ich will zugeben, dass beim zweiten Versuch dein Schrei besser war. Aber wer hat sich denn bemüht, dir zu sagen, wie man schreit? Wenn ich etwas sagen darf, ich glaube, dass Sie beide eine gleich gute Vorstellung gegeben haben. Sind Sie Diplomat? Nein, ich mache gefrorenen Orangensaft. Haben Sie jemals von der Sunfreeze Company gehört? Das sind Sie? Mhm. Na, ich höre Ihren Werbeslogan in den Morgennachrichten. Ach, ist das erfrischend, jemand in Hollywood zu finden, der nichts mit dem Film- und Showgeschäft zu tun hat. Wissen Sie, Ray, gerade im Moment sind wir so mit dem Stück beschäftigt, dass wir jemanden mit einem frischen Auge brauchen. Verstehen Sie? Jemanden wie Sie, mit dem üblichen Blick des Durchschnittsmenschen. War natürlich als Kompliment gedacht. Natürlich. Oh, ich bin nicht beleidigt. Ich bin ein erstklassiger Orangenpresser. Mhm. Und was macht einen Orangenpresser erstklassig? Das Timing. Genau wissen, wann zu pflücken und wann auszudrücken. Wissen Sie, wenn Sie den richtigen Moment verpassen, beginnt die Orange zu schrumpfen. Orangen auch? Warum schaust du mich an? Habe ich das getan? War nicht absichtlich. Ich vermute, Sie sind niemals in einem Orangenhain gewesen, Mrs. Taylor. Nein. Es wäre mir ein Vergnügen, Sie einmal in den nächsten Tagen hinauszufahren. Die Bäume biegen sich unter ihrer Last. Die Frucht ist süß und reif und bereit, gepflückt zu werden. Das also ist die Zeit zu pflücken und zu pressen. Ja, wir müssen die Sommertage nutzen. Ja, wir haben nämlich auch ein Zeitproblem. Und es würde uns nichts schaden, wenn wir diese Szene nochmals vor dem Abendessen ausprobieren würden. Ach nein, George, Schluss mit der Arbeit für heute. Naja, ich dachte nur, nachdem Ray sowieso in die ganze Geschichte hier hineingezogen wurde, könnten wir ein oder zwei Reaktionen an ihm ausprobieren. Ich freue mich und bin stolz zuzuhören. Ach Liebling, du musst doch auch müde sein. Du musst doch mal lernen, einen Punkt zu machen. Arlene scheint die Wichtigkeit einer ehrlichen, unbefangenen Meinung nicht zu würdigen. Ich bin ehrlich, aber nicht unbefangen. Sie haben also auch eine persönliche Auffassung? Ja. Ja, ich bin ein Mann und fliege auf Schauspielerinnen. Wie wundervoll normal. Sie sind ein großer Schauspieler, George. Aber Ihre Frau gefällt mir besser. Wenn Sie mir das nicht übel nehmen. Aber gar nicht. Es ist mir völlig klar, dass meine Frau der Öffentlichkeit gehört. Ich sah sie in Gesellschaftsspiel. Sie war umwerfend. Und wie war ich? Eindrucksvoll. Oh. Sehr eindrucksvoll, natürlich. Aber es wäre verlogen, abzuleugnen, dass es gewisse Unterschiede zwischen Schauspielern und Schauspielerinnen gibt. Du hast ein blaues Auge bekommen, Liebling. Ich betrachte es als eine Medaille für gutes Theaterspiel. Geh und leg ein Stück Großfleisch drauf. Ich bin für die wissenschaftliche Methode. Ich werde Kompressen mit Bohrwasser machen. Wenn Sie mich entschuldigen wollen. Er scheint mir nicht sehr zu mögen. Habe ich was Falsches gesagt? Nur die Wahrheit. Ich kann ihn nicht ganz verstehen. Ich gebe ihm einen Kinnhaken und er freut sich darüber. Dann mache ich seiner Frau Komplimente und er ist böse. Oh, Ray, Sie sind süß und wohltuend wie der Orangensaft, den Sie machen, aber Sie wissen sehr wenig über Schauspieler. Ich sagte ihm, wie groß ich ihn fände. Groß ist ein schwaches Prädikat in Hollywood. Das Mindeste, womit Sie durchkommen, ist fabelhaft. Für mich kann nur eine Frau fabelhaft sein. Wie reizend. Und er kann von mir nicht erwarten, für ihn das Gleiche zu empfinden wie für Sie. Entschuldigen Sie meine weibliche Neugierde, aber was empfinden Sie denn für mich? Es wäre sehr ungehörig, das bei der ersten Begegnung zu sagen. Gut, dann müssen wir uns eben öfter treffen oder begegnen. Also, bis dann. Sie schicken mich weg? Ich dachte, Sie wären in Eile. Oh, ich habe jede erdenkliche Zeit. Aber waren Sie denn nicht auf dem Weg zu Ihrer Verabredung in Canyon? Ja, die habe ich ganz vergessen. Ray, das ist aber nicht hübsch. Sie hätten das arme Mädchen nicht versetzen sollen. Wieso arm? Ich schlage vor, Sie fahren zu Ihrem Mädchen. Ich kann es nicht ausstehen, Beziehungen zu zerstören. Da ist nichts zu zerstören. Außerdem halte ich Sie mir nur für die Samstage. Wir spielen jeden Sonntag Tennis im Beverly Club. Da habe ich Sie nie gesehen. Ja, spielen Sie denn Tennis? Na, leidenschaftlich. In diesem Fall gehören auch meine Samstage Ihnen und jeder andere Wochentag. Das arme Mädchen. Nein, Sie brauchen sie nicht arm zu nennen. Ihrem Vater gehört eine ganze Parzellierung. Trotzdem. Ich fühle mich irgendwie schuldig. Ich muss aber sagen, Schuldbewusstsein bekommt ihn. Sie sehen fabelhaft aus. Genau wie im zweiten Akt Gesellschaftsspiel. Ich habe es zweimal gesehen. Die Szene im Hotelzimmer war ungeheuer atemberaubend. Sie haben die ausdrucksvollsten Augen. Sie können mit einem Blick alles andere vergessen lassen. Wir sind uns eben begegnet und Sie haben mich sofort verstanden. Das kommt mir bekannt vor. Habe ich das nicht schon mal irgendwo gehört? Sicher. Ich zitiere gerade einen Satz aus einem alten Stück. Bitte, Ray, nehmen Sie mich nicht ernst. Bevor Sie irgendetwas glauben, was ich sage, finden Sie heraus, wer der Autor ist. Macht nichts. Ich höre gern zu, selbst wenn Sie das Telefonbuch lesen. Soll ich? Also eine Telefonnummer wäre genug. Crestview 15537. Aber bitte, rufen Sie nie vor 11 Uhr an. Ich werde Sie um 11:01 anrufen. Manchmal habe ich einen freien Nachmittag. Wollen Sie mit mir lunchen? Na, was ist mit morgen? Schon verabredet. Mittwoch? Anproben. Donnerstag? Fotos. Freitag? Presse. Ich habe vermutlich nicht viel Chancen. Hm? Das ist eine Frage der Laune. Und wann sind Sie in Laune? Manchmal, wenn ich glücklich bin, manchmal, wenn ich unglücklich bin. Es ist besser, Sie gehen jetzt. Und ich dachte, es wäre zwischen uns ein gewisses Verstehen. Nicht diese Woche. So, jetzt gehen Sie bitte. Was ist mit nächster Woche? Ich werde Sie wissen lassen. Wie ist Ihre Telefonnummer? Sehen Sie bei der Sunfreeze Company nach. Und fragen Sie nach dem Vizepräsidenten. George, du bist zurück. Überrascht, Liebling. Überrascht? Oh Gott, mein Herz hat aufgehört zu schlagen. Du kannst deine Frau damit umbringen. Keine schlechte Idee. Also gut, vermutlich sinnlos, es abzuleugnen. Ich habe eine Liebesaffäre mit Franz Liszt. Ich habe eine Liebesaffäre mit Franz Liszt. Ich habe eine Liebesaffäre mit Franz Liszt. Ich habe eine Liebesaffäre mit Franz Liszt. Dann ist es höchste Zeit, dich ihm wegzuschnappen. George. Was hältst du davon, Darling? Ach, George, bitte, es ist 40 Grad im Schatten. Ein bisschen heiß dafür. Warum gehst du nicht schwimmen? Was ist los mit dir, Aline? Ach, ich weiß es nicht. Wochenlang ein verrücktes Stück probieren wie das Meisterwerk von Christopher Brooklyn. Während der letzten 4 Wochen hast du mich mindestens 50 Mal gewürgt und jedes Mal habe ich das Gefühl, du meinst es so. Vielleicht tue ich es. Da, schau dir diese blauen Flecken an. Es gibt bereits Gerüchte in Hollywood, dass du deine Frau schlägst. In Hollywood gehen immer Gerüchte um. Magst du einen Orangensaft? Nein, danke. Wäre gut für dich. Seit die Sunfreeze Company sich in dich verliebt hat, platze ich vor Energie. Roy hat eine sehr praktische Fantasie. Mir ist Orangensaft lieber als Orchideen. Willst du bitte abnehmen? Hallo, hier Taylor. Für dich, George. Production Manager's Office. Ach, du lieber Gott, Nachaufnahmen. Ja, hallo? Hallo, Herr, wie geht's denn? Das kann doch nicht dein Ernst sein. In einer halben Stunde. Ja, das schön, ich kann nur versuchen, fertig zu werden. Ja, bye. Verdammt nochmal. Morgen früh um 8 Uhr, Santa Fe. Die sind doch verrückt. Der Studiowagen wird in einer halben Stunde hier sein. Sie fliegen uns mit Privatflugzeugen hin. Eine halbe Stunde, das schaffe ich nicht. Musst du ja gar nicht. Sie machen nur Nachaufnahmen von mir. Du kannst also zu Hause bleiben. Ich kann das Alleinsein in dieser Hitze nicht ertragen. Hast du eigentlich keine Angst, mich allein zu lassen? Warum sollte ich? Dein Schmuck ist im Safe. Schade, dass du mich nicht im Kühlraum aufbewahren kannst. Vielleicht sollte ich das tun. Wenn ich so überlege... Du hast nicht ein Wort gesagt über deinen Ausflug mit Ray. Er hat dir doch seine Orangenhaine gezeigt, nicht wahr? Ja, das ist nicht so romantisch, wie es klingt. Nichts wie ehrliche, greifbare Arbeit. Willst du damit andeuten, dass unsere Arbeit nicht ehrlich ist? Sie ist ehrlich, aber nicht greifbar. Wo ist der Erfolg von gestern? Hinweggespült. Das könnte man auch vom gestrigen Orangensaft sagen. Ich glaube nicht, dass du Ray sehr gern magst. Nicht so besonders. Nicht, weil er augenscheinlich hinter dir her ist. Etwas zu augenscheinlich, würde ich sagen. Weil er noch jung ist? Ich habe nichts gegen seine Jugend. Aber sie bekommt dir nicht. Du bist nicht mehr jung genug, um mit den Jungs zu spielen und noch nicht alt genug, um hinter ihnen her zu sein. Hallo, Arlene. Bin ich zu spät? Zu früh. Eine halbe Stunde und ich wäre schon weg gewesen. Oh, zu Außenaufnahmen? Ja. Und sehen Sie nicht so strahlend dabei aus. Ich hoffe, Sie müssen nicht auch weg, Arlene. Gott sei Dank, nein. Ich kann eine Woche Ferien gebrauchen. Eine ganze Woche? Wahrscheinlich mehr. Achten Sie auf Ihr Gesicht, Sie strahlen schon wieder. Entschuldigen Sie mich bitte, ich muss jetzt mich anziehen. Bis dann, Ray, in 1 oder 2 Wochen. Mhm. Er scheint etwas zu spüren. Zu spüren? Was denn? Nun, dass da etwas zwischen uns ist. Soweit ich mich erinnere, ist nichts zwischen uns. Arlene, ich liebe Sie. Sie sind ein reizender Lügner, aber gut für meine Stimmung. Sie sagen mir genau die Sachen, die Frauen gerne glauben. Ich sage Ihnen die Wahrheit. Ich habe mich in Sie verliebt, als ich Sie das erste Mal auf der Bühne sah. Und warum sind Sie nicht in meine Garderobe gerast und haben es mir gesagt? Es standen zu viele Leute da und es schien ein so hoffnungsloser Gedanke, dass ich ihn verdrängte. Aber jetzt... Ich glaube, Sie gehen jetzt besser. Ja, spielen wir nicht Tennis? Programmwechsel. Der Studiowagen holt George und es ist meine ehrliche Pflicht, ihm Lebewohl zu winken. Geht in Ordnung. Ich gehe und parke den Wagen um die Ecke und komme dann zurück, wenn er weg ist. Angenommen, er vergisst seinen Regenschirm? Die Regensaison ist vorbei. Oder etwas anderes? Wir können doch morgen spielen oder übermorgen. Wir haben ein ganzes Wochenende vor uns. Also gehen Sie jetzt. Sie würden mich ohne einen Drink hinauswerfen? Ein Glas Orangensaft? Nein, nein, danke. Ich bekomme meine Vitamine von trockenen Martinis. Die mache ich auch sehr gut. Da ist die Bar. Sie werden alles finden, was Sie brauchen. Ich brauche sehr wenig. Praktisch keinerlei Zutaten. Das ist das Geheimnis eines guten Martini. Wermut, nur einen Tropfen wegen der Farbe. Das Wichtigste ist der gute Gin und ein eisgekühltes Glas. Und die Olive. Ja, das ist Ansichtssache. Ich gehöre zur Anti-Oliven-Gesellschaft. Ich stehe dazwischen. Ich esse die Olive nicht, aber ich habe sie gern im Glas. Das verstehe ich nicht. Das ist eine Frage des freien Entschlusses. Man kann es tun oder auch lassen, wie die meisten Dinge im Leben. Unsere ganze Welt lässt sich in zwei Hauptkategorien einteilen. Die Dinge, die wir tun und die Dinge, die wir lassen. Und zu welcher Kategorie gehöre ich? Na, es ist noch zu früh, das zu sagen. Dann lassen Sie uns auf eine schnelle Entscheidung trinken. Tun Sie es oder lassen Sie es? Die Olive. Alles. Ich weiß nicht. Ich werde vermutlich ein bisschen daran knabbern. Oh, Ali. Sie sind immer noch hier? Gerade wollte ich gehen. Gute Reise, George. Passen Sie gut auf sich auf, da unten gibt's Schlangen. Da ist der Wunsch der Vater des Gedankens. Wir werden morgen Tennis spielen, Arlene. Bye-bye, George. Machen Sie sich keine Sorgen. Ich werde gut auf Arlene aufpassen. Mhm. Unangenehmer Mensch, nicht wahr? Er ist verschreckt. Er bewundert dich und er weiß, du hasst ihn. Das ist doch absurd. Er ist doch viel zu unwichtig, als dass man ihn hassen könnte. Ach, sprich nicht so über ihn. Ich frag mich, was den Glanz in deinen Augen bewirkt hat. Der junge Mann oder der Martini? Die Olive. Du magst ihn, nicht wahr? Er ist ein netter Junge. Er hat etwas sehr Junges und Rührendes an sich. Ich wette, du würdest ihm gern das Haar kämmen und die Ohren waschen. Wäre vielleicht ganz lustig. Ich weiß gar nicht, warum du ihn so ernst nimmst. Irgendetwas ist mit dir geschehen und ich weiß nicht genau was. Wie soll ich dir das erklären? Manchmal ist es schwierig, eine Schauspielerin und eine Ehefrau zu sein. Eine Schauspielerin lebt von Impulsen. Sie braucht immer ein Stichwort, ein Stichwort für Leidenschaft. Kann ich dir dieses Stichwort nicht geben? Jetzt? Und sei nicht albern. Der Wagen muss jede Minute hier sein. Du bist sehr ungeduldig, mich aus dem Haus zu haben. Ich brauche ein bisschen Zeit, um mich zu erholen. Von mir? Von dem Stück. Ich wünschte, der Auto wäre hier. Ich wüsste, was ich ihm über sein Geisteskind sagen würde. Christopher Brooklyn würde dir sehr gut gefallen. Er ist ein intelligenter, junger Mann. Mit einem schrecklichen Liebesleben. Deshalb bringt er auch im dritten Akt die Frau um. Lies die Zeitung. Jeden Tag ein neuer Eifersuchtsmord. Ach, das sind doch unkultivierte Leute. Nicht Leute wie wir. Na, nimm dich zum Beispiel. Würdest du mich umbringen, wenn du mich bei einer kleinen Treulosigkeit erwischst? An einem Tag, wenn ich meine Leber spüre, würde ich dich für viel weniger umbringen. Du musst auf deine Diät achten, Liebling. Das ist ja lebensgefährlich. Eine schlechte Leber kann eine ganze Lebensauffassung verändern. Mutter hat das immer gesagt. Sag mal, hat dein Vater eigentlich nie etwas gesagt? Vater hat mir nur den einen Rat gegeben. Ich sollte niemals einen Schauspieler heiraten. Was hatte er gegen Schauspieler? Er sagte, du kannst niemals einem Mann trauen, der sich abends um 8 Uhr eine Krone aufsetzt und behauptet, er sei der König von England und es glaubt. Natürlich tut er das. Das ist das Geheimnis. Glauben muss man an das, was man spielt. Das erklärt deine Fingerabdrücke an meiner Kehle. Lass deine Fantasie nicht mit dir durchgehen, George. Darling, du ziehst das immer um deinen Hals. Du musst einen Schuldkomplex entwickelt haben. Willst du damit sagen, ich habe was auf dem Gewissen? Ist die Sache mit Ray ernst? Ach, es ist gar nichts. Es ist nur... Es ist... Ja, es ist das, was ich vermisse. Impulsivität. Wirklich leben. Handeln. Und Musik. Arlene, du bist verliebt. Ich lebe meine Rolle. Du spielst Klavier wie ein Rennpferd. Ja, du bist verliebt. Und nicht in Franz Liszt. Das dürfte stimmen. Dann kann es nur ein Mann sein. Ich. Du glaubst sehr an dich, nicht wahr? Wir haben Erinnerungen, die uns nie im Stich lassen. In Zeiten wie diesen können wir immer auf sie zurückgreifen. Du gibst also zu, dass etwas schiefgegangen ist? In keiner Weise. Du verdrehst doch meine Worte. Oder vielleicht sollte ich gesagt haben, wir haben etwas verloren? Siehst du, am Anfang waren wir einfach Menschen. ziemlich nette Menschen, soweit ich mich erinnere. Dann irgendwann wurden wir Persönlichkeiten. Wir haben den frischen Geschmack an allem verloren. In einem entscheidenden Moment fühle ich mich leer. Meine Schauspielerei ist Routine. Ich bin kaum mehr lebendig als ein dreidimensionales Bild. Ich liebe deine Dimensionen, alle drei. Lass uns zurückgehen in die Vergangenheit und die netten Menschen finden, die wir waren. Wir hatten keine Probleme an dem Tag, als wir uns trafen. Es war die Nacht unseres Lebens. Schon der Gedanke riecht nach Heu. Oh, bitte nicht. Oh, es geht schon los. Liebling, du erinnerst dich. Komm, lass uns das Verbrechen wiederholen. Du bist unmöglich, George. Wir sind 5 Jahre verheiratet. George. George, wir hupen für dich. Lass er doch hupen. Schau dir den Himmel an, wild und rot wie ein Waldbrand. Ja, ist der Staub, ganz feiner Sand, schwebend in der Atmosphäre, glühend in der untergehenden Sonne. Sand? Der Wind kommt von der Wüste. Ah, die gefährliche Santa Ana. Ja, der Wind macht die Leute verrückt. Ich möchte etwas Kühles trinken, mein Mund ist so ausgetrocknet. Darling. Ray, bitte. Ich will einen Drink, Ray. Ich bin durstig. Okay. Ich werde dir einen Pflanzerpunsch machen. Rum ist das Beste bei dieser Hitze. Und ich werde George anrufen. Wie spät ist es? Beinahe 7. Müssen Sie jetzt mit dem Drehen fertig sein, eine gute Zeit, ihn zu erreichen. Wann kommt er zurück? Nicht vor Mitte nächster Woche. Oh, 5 Tage mehr. Ein Ferngespräch. Bitte geben Sie mir Santa Fe 1726. Voranmeldung für Mr. George Taylor. Ja, wie der Schauspieler. Ja, tatsächlich, er ist es. Meine Nummer ist Crestview 15537. Ja, ich warte. Hat er eigentlich jemals von mir gesprochen? Nicht eine Silbe. Und du hast natürlich nicht davon angefangen, nicht? Oh, doch, ich habe über dich im Allgemeinen gesprochen. Ich habe gesagt, du seist ein Engel und wir würden uns oft sehen. Hallo? Ach, du, die Leitungen sind überlastet. Sie werden mich bitte später anrufen, ja? Aber vergessen Sie es nicht. Auf unser gemeinsames Glück. Herrlich. Arlene, wenn George zurückkommt, musst du ihm die Wahrheit sagen. Was für eine Wahrheit? Er weiß, wir haben all den Spaß, den wir wollen. Aber ich habe nicht all den Spaß. Vor allem nicht den Spaß, den ich am meisten haben will. Ach so. Du willst... Ja, ich will dich. Ganz. So einfach ist es nicht. Ich kann nicht länger warten. Ich finde, du solltest deinen Mann vorbereiten. Das überlasse mir, Darling. Ich weiß genau, wie ich meinen Mann behandeln muss. Liebst du ihn noch? Natürlich. Trotz 5-jähriger Abnutzung. So lange sind wir nämlich verheiratet. Na, dann ist die Zeit für einen Wechsel gekommen. Arlene, willst du mich heiraten? Ist das dein Ernst? Na, mir war nie ernsthafter zumute. Darling, wie wundervoll. Du bist also einverstanden? Nein, aber es ist wundervoll, dass mir sowas passiert. Du verstehst es glänzend, mich zum Narren zu halten. Ach komm, lass uns nach Reno fliegen. Ach, ich vergaß. Ja, du bist Flieger. Es wird ein Routineflug. Ja, ein Routineflug auf Rumbasis. Das ist die Geschichte, auf die Deborah Welt sehnsüchtig wartet. Broadway-Star notlandet mit Orangensaft-Magnaten. Das Paar vom Helikopter gesichtet, einander in den Armen liegend. Sie leben. Gebrochener Ehemann leitet die Rettungsexpedition. Mach dir keine Sorgen wegen Deborah Wells. Sie weiß, wir haben keine Liebesaffäre. Du hast es abgeleugnet? Oh Gott, das ist das Schlimmste. Ich habe nicht mal deinen Namen erwähnt. Nur nebenbei gesagt, dass ich Theaterkontakte suche wegen bestimmter Pläne einer weit über Amerika gehenden Fernsehshow. Ein kluger Weg anzudeuten, dass unsere Freundschaft rein geschäftlich ist. Sehr klug. Trotzdem werden wir nicht nach Reno fliegen. Und warum nicht? Hast du nicht gehört? Ich stehe zu meinem Mann. Gut. Du zwingst mich, etwas zu tun, was ich nie vorher getan habe. Du zwingst mich zu einem Kompromiss. Wenn du dich weigerst, mich zu heiraten, bin ich bereit, mich mit den Flitterwochen zu begnügen. Darüber kann man sprechen. Wirklich? Unter gewissen Umständen, ja. Aber eines muss zwischen uns klar sein. Es kann nicht mehr zwischen uns sein als das, was Somerset Maugham ein süßes, kleines Nichts nennt. Würdest du so freundlich sein, mir erklären, was das bedeutet? Genau die Menge von Betrug, die mein Gewissen erträgt, ohne unglücklich zu sein. Und wie groß ist deine Kapazität? Sagen wir 3 Tage Urlaub. Aber wir haben doch 5 Tage. Er kommt nicht vor Mitte nächster Woche zurück. Der Gedanke ist sehr verführerisch. Warte. Warum gehst du nicht nach Hause und ziehst dich um? Dann holst du mich zum Essen ab. Mittlerweile kommt mein Anruf durch. Ich möchte gern mit ihm sprechen. Ich sage ihm gerade heraus, ich liebe Ihre Frau und sie liebt mich. Lassen Sie uns das Ganze auf eine zivilisierte Art in Ordnung bringen. Ja, so von Mann zu Mann. Hm. Der Sieger nimmt sein Mädchen beim Haar, schwingt sie zu sich aufs Pferd und haut ab. Nein, mein Lieber. Ach, das wird George sein. Ich lasse ihn herzlich grüßen. Hallo? Wer ist es? Ich habe nicht nach Ihnen gefragt. Ich warte auf 1726, eine Voranmeldung für Mr. G. Taylor. Ja, ich warte. Na komm, vergiss ihn. Hast ihn wie eine gute Ehefrau angerufen, konntest ihn nicht erreichen. Er wird die Nachricht schon bekommen. Ray? Ja, ich bin hier. Oh, George, wie geht es dir, mein Liebling? Was? Operator 5? Ach, bitte würden Sie versuchen, Mr. Taylor zu suchen? Danke. Rufen Sie mich, sobald Sie ihn erreichen, zurück, ja? Oh, du bist sehr beharrlich. Wenn ich weiß, er ist in Santa Fe, haben wir mehr Zeit. Gibt es irgendeinen Grund zu glauben, dass er nicht da ist? Oh nein, ganz und gar nicht. Nein, er würde nicht daran denken, mich zu überraschen. Oh, ich habe eine Idee, Ray. Warum fliegen wir nicht nach Santa Fe? Besuchen George und sagen Hallo zu ihm. Deinen Ehemann besuchen? Ja. Keiner kann darüber auch nur mit den Augenbrauen zucken. Und wenn wir dann auf dem Rückflug in den Wolken verloren gingen und eine Notlandung machten. Oh, das wäre herrlich. Vermutlich. Hm, sei nicht so unglücklich darüber. Siehst du, Liebling, wenn wir schon nicht unehrlich sein können, müssen wir wenigstens geschickt sein. Oh, das muss George sein. Sie haben ihn endlich gefunden. Bemühe dich nicht, mein Liebling. George? Ich werde antworten. Hallo, ja? Danke, meine Liebe. Ich werde es ihr sagen. Das war Operator 5. Sie bedauert sehr, dir mitteilen zu müssen, dass sie nicht imstande war, mich in Santa Fe zu finden. Wann bist du zurückgekommen? Vor ein paar Minuten. Warum hast du es mich nicht sofort wissen lassen? Mir war so heiß, ich war voller Sand. Ich dachte, ich würde mir vorher mein Gesicht waschen, bevor ich dich küsse. Du siehst übrigens glänzend aus. Ich sollte öfter mal verschwinden. Und Sie, Ray? Oh, hallo, George. Sie sehen auch prima aus. Hatten Sie eine gute Zeit? Ich versuchte, das Beste daraus zu machen. Er war mein treuer Leibwächter. Er hat mich nicht einen Moment allein gelassen. Du, ich hatte den Verdacht, du hast ihn gemietet. Tatsächlich. Daran hätte ich denken sollen. Aber ich sehe, ihr habt euch beide einen ganz hübschen Sonnenbrand geholt. Wir haben den ganzen Tag am Swimmingpool geschlafen. Ich bin auch todmüde. Ich möchte ins Bett gehen. Ich wäre dankbar, Ray, wenn Sie Arlene zum Essen ausführen würden. Er wollte gerade nach Hause gehen und sich umziehen. Na, ausgezeichnet. Also ich hätte jetzt nichts gegen einen großen, kalten Drink. Ich werde Ihnen einen Pflanzerpunsch machen. Das ist lieb, Würdest du nicht gerne etwas anderes haben, George? Rum bekommt dir gar nicht. Er schadet deiner Leber. Na, also, es braucht mehr als einen Drink, um mir zu schaden. Ach ja, es ist gut, wieder zu Hause zu sein. Was ist denn geschehen? Warum denn diese plötzliche Heimkehr? Du sagtest mir, du würdest nicht vor Mitte nächster Woche fertig sein. Ich komme nur für einen Tag. Sie brauchen mich morgen nicht. Und nur für einen Tag bist du zurückgeflogen? Mhm. Ich hörte einige Gerüchte. Gerüchte? Sogar sehr alarmierende. Worüber? Börse. Oh. Man hatte mich überredet, 2500 Aktien von Golden State Utilities zu kaufen. Und jetzt höre ich, dass die Gesellschaft wackelt. Darum bist du zurückgekommen. Natürlich. Ihr trinkt, George. Oh, danke. Vielen Dank, Ray. Sie sind ein prima Junge. Es ist wirklich ein Jammer, dass Sie immer so herumhängen und so von gestohlener Zeit leben. Wie meinen Sie das? Hm. Ausgezeichnet. Ich meine, Sie würden ein sinnvolleres Leben verdienen und ein Mädchen, das Sie heiraten. Ich möchte Arlene heiraten. Bitte? Was hält Sie davon ab? Oh, nur eine kleine technische Schwierigkeit. Sie meinen mich? Oh, ich zähle gar nicht. Das ist absolut Arlins und Ihre Angelegenheit. Sie können das doch beim Dinner besprechen. Na, vielleicht werden wir ihn beim Wort nehmen. Beeil dich, Ray. Zieh dich um. Aber bitte nicht Smoking, ja? Ich bin in Strandlaune heute Nacht. Hummer, eine Brise Seeluft und nach dem Dinner spazieren gehen in feuchtem Sand. In einer halben Stunde bin ich zurück. Da werde ich schon im Bett sein. Also, gute Nacht, Ray. Viel Spaß. Danke. Bis gleich, Arlene. Ich glaube, ich habe meine Meinung über Ray geändert. Du hast ganz recht, er hat gewisse Qualitäten. Ich beginne ihn zu mögen. Er ist gegangen. Hör auf, Theater zu spielen. Deine Szene ist vorbei. Du meinst, ich hätte eine Szene gespielt? Du hast sie sogar überspielt, die Rolle des großzügigen Ehemannes. Du willst mich glauben machen, dass es dir wirklich egal ist, was ich tue? Darling, wir haben ein gewisses Prinzip für allgemeines Benehmen. Wir sind übereingekommen, bestimmte Regeln zu beachten. Aber sei doch nicht so verbohrt. Aber innerhalb dieser Grenze sind wir nicht an kleinen Details interessiert. Ich bin überzeugt, was immer du tust, du wirst es geschickt machen. Das dachte ich mir doch. Du hast jedes Wort gehört. Du hast gelauscht. In diesem verdammten Hollywood-Bungalow, da kannst du es ja gar nicht verhindern, mitzuhören. Seltsam. Ich habe dich gar nicht kommen hören. Weil du dich hereingestohlen hast wie ein Einbrecher. Nein, nein, es hat keinen Sinn mehr, etwas vorzumachen, George. Du hast das von vornherein geplant. Hast dir den billigen Trick aus dem Stück geborgt, unerwartet aufzutreten. Das arme Stück muss wir alles herhalten. Ich habe nicht im Traum daran gedacht, dich zu überraschen. Aber warum hast du dann nicht telefoniert, dass du nach Hause kommst? Ich habe dich gestern 3-mal angerufen. Um 8 Uhr morgens, mitternachts und nochmals um 2 Uhr nachts. Du warst nie zu Hause. Du hättest ein Telegramm schicken können. Habe ich getan. Ich fand es ungeöffnet an der Tür. Ankomme 18.30 Uhr. Oh, George, das tut mir leid. Bitte, bitte. Zum ersten Mal in unserer Ehe kann ich dich nicht verstehen. Vielleicht, weil du mich immer noch nicht kennst. Wenn ich wüsste, du hättest einen Liebhaber, würde ich nicht nach Hause kommen, ohne dich vorher von der Telefonzelle aus anzurufen. Ich wäre ängstlicher als du, dich in einer peinlichen Situation zu finden. Armer Ray. Er verdient nicht so eine grausame Behandlung, als Statist behandelt zu werden. George. Also verlange nicht von mir, diese Affäre ernst zu nehmen. Wie immer bist du nervös vor der Premiere und brauchst jemanden, bei dem du deinen Text loswerden kannst und der dich auf den richtigen Geschmack bringt. Ist ganz klar. Du hattest eine Generalprobe für Ehebruch. Auch eine Erklärung. Passend für deine Eitelkeit. Ich muss übrigens mit Christopher Brooklyn sprechen. Hast du seine Telefonnummer? Was willst du von ihm? Den Schluss ändern. Ich will nicht im dritten Akt getötet werden. Es kann nicht geändert werden. Warum nicht? Weil es im Buch so steht. Sie fällt leblos auf die Couch zurück und stirbt. Ich möchte am Leben bleiben. Ruf Christopher Brooklyn an und bitte um Gnade. Gnade? Na, er ist der Autor. Außer Gott der einzige Mann, der diese Frau im Leben halten kann. Ich schreibe ihm morgen einen Brief. Aber es wird nicht einfach sein. Er ist ein schwieriger Mann. Schreib ihm, du würdest das Stück in Boston probieren, ohne mich zu töten. Im Falle, dass es nicht wirksam ist, kannst du mich immer noch in New York umbringen. Das ist keine schlechte Idee. So, Darling, ich bin sogar zu müde, um ins Bett zu gehen. Ich werde mich einen Moment hier auf die Couch legen, während du dich umziehst. Höchste Zeit. Ray wird bald zurück sein. Ich habe plötzlich gar keine Lust mehr auszugehen. Oh, doch, doch, doch, doch, doch, doch. Das ist gut für dich. Er bietet dir all die Zerstreuung, die du brauchst. Aber bitte, wenn du zurückkommst, sei leise. Ich brauche 12 Stunden ungestörten Schlaf. Okay, du gewinnst. Ich werde meine Verabredung mit Ray absagen. Aber nicht meinetwegen. Nicht zu Hause, muss bereits weggegangen sein. Gut. Ich kann kaum erwarten, dass er kommt. Aber dieses Mal wird er mir nicht so leicht davonkommen. Ich brech ihm alle Knochen kaputt. Aber um Gottes Willen, George, was ist passiert? Du weißt, was passiert ist. Du hast sehr vorsichtig daran gearbeitet. Aber ich habe gar keine Ahnung, wovon du sprichst. Hier, hast du es nicht gelesen? Die Abendzeitung? Nein. Unsere süße Deborah Wells ist groß in Form. Mein erster exklusiver Artikel über das berühmte Broadway-Paar. Was immer es ist, du hast dich nie um Klatsch gekümmert. Das klingt nicht wie Klatsch. Das hat den Ton von Echtheit. Der bereits berichtete Riss in ihrer Ehe hat eine Krise erreicht, die nun auch ihr Berufsleben berührt. Sie hat sich geweigert, eine Rolle mit ihrem Mann zu spielen, um ein fabelhaftes Angebot für eine neue Televisionssendung anzunehmen. Finanziert von der Sunfreeze Orange Company. Nonsens! Du glaubst diesen Quatsch! Ja! Ja, weil er einen Sinn hat. Einen absoluten, perfekten Sinn. Du suchst eine Entschuldigung, um herauszukommen. Ja, du hast verdammt recht. Ich will aus der Sache heraus, aber ich brauche keine Entschuldigung. Du weißt, ich habe das Stück gehasst, lange bevor ich von Rays Existenz wusste. Ich rufe jetzt sofort Christopher Brooklyn an und sag ihm, dass ich das Stück nicht spielen werde. Du kannst dir ein Ferngespräch sparen. Ich bin Christopher Brooklyn. Du? Oh Gott, Du hast dieses Stück geschrieben? Jawohl. Ich habe es geschrieben. Jetzt weiß ich wenigstens, warum du eine so fabelhafte Meinung vom Autor hast. Wie konntest du hinter meinem Rücken ein Stück schreiben? Während sie dir den Blinddarm ausgenommen haben. Deshalb bist du immer so schnell aus dem Krankenhaus weggelaufen mit einem seltsamen Ausdruck in deinen Augen. Und ich dachte, du hättest eine Freundin. Oh Gott, mir wäre es lieber, du hättest eine gehabt. Das könnte ich dir verzeihen, aber nicht dieses Stück. Jetzt, wo ich mich mit dem Autor verheiratet finde, hasse ich es noch mehr. Die gute Ehefrau spricht aus dir. Ja, zu gut für einen Mörder. Mörder? Ja, das ist es, was du bist. Einmal lasse ich dich eine Woche allein und da baust du dir eine Story auf, in der du mich umbringst. Ich bin überzeugt, du hattest viel Spaß bei dem Gedanken. Vielleicht habe ich immer gewusst, dass du mich eines Tages verlassen würdest. Wenn du der Meinung bist, ich wäre nicht mehr nützlich für dich, okay? Mach nur so weiter. Hausiere mit deinem Orangensaft und dir selbst im Werbefernsehen. Oh, mir wird übel von deiner Eifersucht. Ich habe nur mit einer Attrappe geflirtet. Aber jetzt, wo er ein berufliches Interesse an mir hat, bist du plötzlich wütend vor Eifersucht und möchtest ihm jeden Knochen im Leibe brechen. Bevor Ray in unser Leben trat, stimmte in unserer Ehe alles. Ja, außer, dass ich in Polygamie mit 4 Männern lebte. Mit dem Lehrer, dem Schauspieler, Dichter und Regisseur. Ich muss sie loswerden, wenn ich dich als Ehemann behalten will. Sie sind untrennbar. Ich will sie wegschneiden, eine nach dem anderen. Zuerst kommt der Autor. Ich habe das Stück gelesen, Mr. Brooklyn, und hiermit gebe ich Ihnen das Buch zurück. Ich habe mich entschlossen, nicht am Schluss zu sterben. Nachdem Sie den dritten Akt nicht ändern, wie ich vorgeschlagen habe, werde ich nicht spielen. Aber vielen Dank, dass ich es lesen durfte. Du spielst das Stück und das Ende, so wie es geschrieben ist. Oder du wirst nie mehr eine Szene spielen. Es wird nichts helfen, es bleibt doch ein schlechtes Stück. Du Lügnerin, du Heuchlerin. Du bist nicht zufrieden mit einem einfachen Abgang. Du ziehst meine Arbeit noch in den Dreck. Aber du wirst keinen Abgang haben, sie werden dich hinaustragen. Du bist doch verrückt. Ich hoffe, die Geschworenen werden deine Ansicht teilen. Geschworenen? Du zitierst dein eigenes Stück. Wir zitieren nicht, wir leben es. Du wirst das bekommen, was du verdienst. Aber sei doch nicht so melodramatisch, das ist ja zum Lachen. Aha, jetzt zitierst du meinen Text. Tat ich das? Vielleicht kann ich ihn nicht verdauen und das ist die einzige Art, mich zu erleichtern. Du kannst dich nicht von deiner Schuld freisprechen. Ich bin weder ein Geistlicher noch ein Psychiater. Vorsicht, George, du rutschst in deinen dritten Akt. Und du hast jeden Grund davor, Angst zu haben. Nicht ich, aber was ist mit dir? Frage deinen Presseagenten, eine Frau umzubringen, ist eine schlechte Publicity. Ich würde ein glänzendes Motiv haben. Aber du würdest es nicht tun. Du brauchst mich für die Premiere, du möchtest mich doch mindestens 500 Mal umbringen. Und wie wäre es mit einer einzigen großen Vorstellung? Hör auf, George, du würgst mich. Das ist genau, was das Manuskript sagt. Vergiss das verdammte Manuskript und verbrenn es. Verbrennen bringt das, was du mir getan hast, nicht wieder in Ordnung. Ich habe nie etwas getan, um dich zu verletzen, obgleich du es mir manchmal sehr schwer gemacht hast. Streng dich nicht mehr an. Lügen werden dir nicht mehr helfen. Nach allem, was ich für dich getan habe, dich zu einer Persönlichkeit zu machen, verlässt du mich mit einem solchen... Also, das ist doch alles nur Einbildung. Du leidest unter zu viel Fantasie und Unsicherheit. Mach nicht wieder einen Narren aus mir. Ich weiß, du wartest, bis er reinkommt, um dein Leben zu retten. Mein Leben? Ja? Du wirst ihn nie wiedersehen. Hilfe! Hilft mir! Es gibt keine Hilfe! Er ist weg! Wir sind allein. Ganz allein, Liebling. Du willst mich bestrafen für etwas, was ich nicht getan habe. Du kannst doch vor Eifersucht nicht mehr denken. Angenommen, ich hätte eine schwache Sekunde in all den Jahren unserer Ehe gehabt. Ehebruch kann man nicht mit einer Stoppuhr messen. Du hast aus unserer ganzen Ehe eine Lüge gemacht. Oh, das ist nicht wahr. Ich liebe dich, Darling. Ich habe dich immer geliebt. Welch wunderschönes letztes Wort. Nein, nein, nein. Nein, er kommt. Ich höre seinen Wagen. Ray! Ray, bitte! Tut mir leid! Dieses Mal wird dein Liebhaber zu spät sein. Du erwürgst mich! Ich, ja? Ich möchte leben! Hilfe! Hilfe! Hilfe! Gut. Gut, du hast mich dahin gebracht, wo du mich wolltest. An den Rand des Mordes. Eine Sekunde mehr und ich hätte dich wirklich erwürgt. Also gut, es tut mir leid. Vergessen wir. Hörst du mich nicht? Sag was. Na, bitte komm. Übertreib nicht. Ich habe gesagt, es tut mir leid. Okay. Okay, du gewinnst, Liebling. Ich werde den Schluss ändern, wie du es willst. Ich werde dir am letzten Moment vergeben. Arlene. Um Gottes Willen, spiel nicht mit mir. Arlene. Wach auf! Sprich! Ich weiß, dass du lebst. Arlene! Sie atmet nicht. Kein Puls. Das Herz hat aufgehört zu schlagen. Oh Gott! Oh Gott! Ich habe sie umgebracht. Hilfe! Hilfe! Ich habe meine Frau getötet. Ich habe sie umgebracht. Bravo! Bravo! Bravo! Sie? Sie kommen zu spät. Oh, ich bin schon seit ein paar Minuten hier. Sie meinen, Sie haben uns zugesehen? Ja, von der Terrasse. Ich habe Sie und Arlene proben sehen. Wollte nicht unterbrechen. Mein Glückwunsch, George. Szene war großartig. Sie sind premierenreif. Es wird keine Premiere geben. Warum? Irgendwas passiert? Hallo, Arlene. Hey. Was ist denn los mit dir? Sie ist tot. Naja, kein Wunder. Proben an so einem heißen Tag? Drink wird sie in Ordnung bringen. Ray, das war keine Probe. Ich habe sie umgebracht. Nein, das kann nicht sein. Was Sie von der Terrasse aus gesehen haben, war Mord. Es war die Rolle. Ich habe sie zu gut gespielt. Und jetzt stehe ich hier als ein Mörder. Sie sind nicht ganz normal. Sie! Ray, Darling, du hast ihn schon wieder K.O. geschlagen. Arlene. Am besten, du verschwindest, bevor er wieder aufwacht. Zwei Elefanten sind zu viel in einem Porzellanladen. Aber Arlene, ich dachte, er hat dich umgebracht. Das hat er auch gedacht. Was mich anbelangt, so war es eine Generalprobe. Eine sehr befriedigende. Auch er soll seine Szene zu Ende spielen. Wenn er zu sich kommt, werde ich wieder tot sein. Bitte geh. Ich wünsche dir alles Glück der Welt. Ich werde dich lieben, solange ich lebe. Aber nur von einem Parkettsitz aus. Adieu. Oh. Adieu, Arlene. Was ist denn? Arlene, es ist also wahr. Oh Gott. Polizeirevier. Hier ist George Taylor. Marigold Terrace. Bitte kommen Sie schnell. Ich habe eben meine Frau umgebracht. Mein armer George. Ein Mörder zu werden wegen einer leichtfertigen, wertlosen Frau. Arlene. Soll ich dir einen Drink mixen? Arlene. Liebling. Du lebst. Ich weiß nicht, George. Ich bin eine Schauspielerin. Ich kann nicht wirklich sterben, ich kann nicht wirklich leben. Es tut mir furchtbar leid, ich spiele beides. Du willst damit sagen, du spieltest tatsächlich eine Todesszene? Zu deiner Befriedigung, hoffe ich. Ich war auch nicht schlecht als leidtragender Ehemann. Ach, George, du hast genug Größe zuzugeben, dass du diesmal keine Rolle gespielt hast. Du warst mein Publikum. Das beste Publikum, das ich jemals hatte. Ich danke dir, dass du über meinen toten Körper geweint hast. Deine Tränen haben mich überzeugt, dass ich überzeugend war. Du hast mich also geschlagen. Nur so, dass ich dich wieder lieben konnte. Vergib mir. Es war grausam. Es war kleinlich. Es war weiblich. Unglaublich. Du warst kalt wie Eis. Du hattest aufgehört zu atmen. Du hattest keinen Puls, keinen Herzschlag. George, ein Schauspieler kann alles. Sogar sein Herz aufhören lassen zu schlagen. Außerdem hast du an der verkehrten Seite gehorcht. Ja, das war mein Fehler. Ich konnte nie dein Herz finden. Aber jetzt habe ich es. Und du wirst mich nie verlassen. Nie. Wie könnte ich? Wir haben so viele Lieben zu lieben, so viele Leben zu leben, so viele Tode zu sterben. Und was ist mit Ray? Seine Mission ist zu Ende. Er hat uns das Stichwort gegeben. Das Stichwort für Leidenschaft.